Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen heute Die Überführung oder Die feuchte Ballade einer Freundschaft, ein Hörspiel von Georg Lohmeier. Der Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur beschäftigte sich in seinen Arbeiten, in Theaterstücken, Kurzgeschichten, Hör- und Fernsehspielen mit Bayerns Geschichte und Kultur. Seinen Durchbruch schaffte er mit der Fernsehserie Königlich Bayerisches Amtsgericht, von der über 50 Folgen gesendet wurden. Das Hörspiel »Die Überführung« oder »Die feuchte Ballade einer Freundschaft« erzählt die Geschichte zweier Freunde, die in der bäuerlichen Welt des Rottals um 1930 leben. Die Produktion mit Hans Bauer, Ruth Kappelsberger und Christa Berndl in den Hauptrollen stammt aus dem Jahr 1966. Euer Lieb und Andacht. Unser Leben ist eine Pilgerreise. Von Herberg zu Herberg ziehen wir dahin, bergauf, talab, über breite Landstraßen und auf schlechten Bauernwegen. Wie schnell du vom Fleck kommst, das ist nicht wichtig. Ob du rechtschaffen wandelst und ob deine Wege ein Ziel haben, danach wird man dich fragen. Es gibt berühmte Wallfahrer, die uns ein Vorbild sein können, wie zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland, die heiligen drei König. Sie sind des Christkindleins wegen auf Reisen gegangen. Der heilige Paulus hat zu Wasser und zu Land viel tausend Meilen zurückgelegt, um das Evangelium zu verkünden. Und auch die Jünger von Emmaus waren brave Pilger, wenngleich sie, als der Tag zur Neige ging, in einem Wirtshaus zugekehrt sind. Aber nirgends steht geschrieben, dass sie sich darin hätten einen Rausch angetrunken oder die Kellnerin poussiert, wie das leider die zwei nichtsnutzigen Freunde tun, von denen euch meine heutige Predigt mehr oder schreckliche Geschichte erzählen soll. Tag und Nacht saßen die zwei in den Zechstuben, schlemmten und dämmten, führten schlüpfrige Reden, spielten um das teure Geld, und obschon beide verheiratet mit wohlanständigen und verschwisterten Frauenspersonen, war ihnen keine Unschuld zu heilig und keine Sünd zu groß. Der eine hieß Martel und war ein reicher Bauer, der andere Bastel und war gar ein Bräu. Aber wenn ihr nun glaubt, die beiden liederlichen Saufbrüder und Gurgelwascher wären von ihren Mitmenschen verachtet worden und gemieden, wie der leidige Aussatz, dann täuscht ihr euch, weit gefehlt. Man hat sie eher bewundert. Denn so ist die Welt. Den armen Trunkenbold nennt sie einen ordinären Säufer, den Reichen aber hält sie für ein liebenswürdiges Original. Zum Wohlsein. Bist der bravste Inlwalli und eine erstklassige Kennerin, so mag es meine Wirtshäuser. Ein warmer, stummer, kaltes Bier und ein hitziges Mensch. Wow. Tu mir einen Gefallen, Schmarrl, trink mir einen Form weg. Ich lass mich aus. Weißt du, was an dir besonders schön ist? Ich will's nicht wissen. Dein weiß Schürzel, fast weiß. Und du ein bisschen Biernos. Mate, schau hier, auf ihre Schürzel, du, das reicht dich nicht. Ich mag nicht mehr. Ich trink, weil ich sei gescheit. Die Form von deinem Bier ist das besser. Den verkunde das sein. Du hast recht. Wie ein Dirndl ohne Mierde wäre ein Bier ohne Form. Trink's, sag ich. Zieh dir das Mierde raus, der halbe. Es ist doch schon 23:30. Es ist doch mir wurscht, wie spät das ist. Meinen Lebtag habe ich noch nie auf die Uhr geschaut. Ich hab nicht einmal eine Uhr. Ich bin der Schicksal von deinen. Ich zahle nicht die Stunden, ich zahle nicht die Tage, ich zahle nicht einmal die Jahre. Ich zahle mein Zech, und das glaubt. Das wird wieder drei in der Früh heute. Hey, Marte. Marte, schlaf mal nicht ein. Was hast du denn von deinem Leben, wenn du schlafst? Ja. Mir tut der Schlaf weh. Ich mag leben. Ja. Ich auch. Schau der schlecht aus. Der ist ja krank. Ich bin nicht gut beieinander heute. Ein Schnapse, richte wieder zusammen, wirst sehen, der taugt dein Magen. Mir fällt's ja nicht am Magen. Mir fällt's auf der Leber. Mir dürst's nicht mehr. Und mir weigt nichts mehr an. Es ist alles halber so schlimm, Marte. Freund von Jung auf, ich bring dich zum Sanitätsrat auf Biburg. Der verschreibt dir einen Obstler. Und dann geht's wieder grad auf. Meinst du? Ja, ich kenn den Sanitätsrat, der kuriert alles mit Schnaps. Und in jedem Wetter. Das ist nur ein alter Doktor, der kann was. Lass mir's rein, wie es rinnt. Wenn's zum der Schießen gehst, brauchst du vor dem Stecher keine Angst um. Die Bissmedizin sind alle Wein und die jungen Dirndl. Pass auf, Marte. Wenn uns die Wale nicht angibt heute, dann weckt man die Wirtstieren von Lanzing nur auf. Die versteht alle Wein an Spaß. Klingt's, wenn Drehbeeren trifft, ding erst einmal der Blitz. Warum? Weil wir Zipfte sind. Ja. Und sonst wird eh nicht erwischt und Sarah's neben mir sein Eisen. Wally, warst mal keine Jungfrau? Ja, dir nicht. Schon. Geisberger Franz, das ist ein gescheites Leid gewesen. Gescheiter noch als wir 5 Doktoren und 3 Apotheker. Der ist ja schon 30 Jahre tot. Weißt du, was die gesagt hat? Ein Mann zwischen 40 und 50, wenn's auf der Leber feit, hat's gesagt. Dann braucht er ihm gerade eine Jungfrau finden. Die kann ihm da lesen von seinen Wedern. Und Kaisberger Franz hat etwas verstanden von Grangsee. Der hat ihm mein Großvater schon lassen. Und mir feit's auf der Leber. Und 43 Jahre bin ich auch alt. Schade um die Walli. Hättest du ihm so leicht helfen können, mein Freund. Ja. Müsst halt doch zum Sanitätsrat gehen. So viel wie Kaisberger Franz. Versteht dir kaum. Na, du täuschst dich nicht. Der hat auf das studiert. Von mir aus. Aber einen Umweg machen wir noch. Man soll nichts unversucht lassen. Und probieren geht über studieren. Na, zu, Harras, zeig, was kost. Wir! Schlecht hab ich geschlafen. Und nie das besser wollen. Der Burglier, der Obstler, tut da gut, wirst sehen. Zwingst einen Schnaps, fahr ich nicht hin. Ja. Um das andere kommst du mir Jahr zu früh. Es ist ja gerade eine Hoffnung. Verschied nix, mein Obstle ist rar. Tröstechen, sagen die Pressen. Seid schon lang nicht mehr da gewesen, ist 2 alten Bärzchen. Jetzt noch ein Stamperl oder müsst schon gehen. Ah, möchtest du uns weiter haben? Nein. Was der Spezi mit der Rose schmerzt, das kann ich nicht tun. Lassen, der Mart ist krank. Der braucht eine Medizin. Meine Tochter ist keine Apotheken. Rosi, sei mit dem Kavalier vorsichtig. Bleib sitzen, Dirndl. Bin ich ja nichts weiter Schmerz mit dir. Es gefällt mir du, wenn ich deine Hand spüre in meiner Nase. Du hast ihn noch gar nicht ausgetrunken. Dein Obstler allein hilft mir keinem, Dirndl. Soll ich dir einen Kamillentee kochen? Nein. Kennst du denn du noch gar nicht aus mit dem Mannsbilder? Das hat Zeit. Nun sind die Gäste angenehm unterhalten, wenn sie so schauen dürfen. Wie ich gesagt hab, wir sind sauber zu früh dran. Heute früh, morgen spät. Die ist der Rot. Fahren wir auf Biburg. Wie alt bist du denn, Rosi? im 17. Jahr. Vorgestern ist 16 geworden. Wir sind die schönen Jahre. Ich wüsste dir einen guten Platz für ein Dritteltieren. Mam, lass mich nicht zu den Bauern. Na, die bleibt bei mir und spielt die Kellnerin. Wir bringen das Geschäft schon noch in die Hähe. Teufel, mein Lieber. Ist denn nicht ein bisschen besser geworden? Ein schlechter. Fahren wir auf Biber. Der Alkohol ist eine Medizin. Davon wird man nicht krank. Davon wird man gesund. Nur Ehefrauen und Prediger verbreiten solche infame Irrlehren. Der Alkohol kommt als Arznei gleich nach dem Wasser des Hippokrates. Privat aber achte ich ihn noch höher als Wasser. Respekt, Respekt, Cäsar, alter Doktor, Herr sein Gesund. Unserem Freund da fällt's nicht an der Leber. Pumperl gesund ist seine Leber. Ich wäre froh, wenn ich sie hätte. Das Meer habe ich allweil schon eingetrunken. Mir ist sau, wo ich mir tut der Bauch nicht weh und gurgelt zweimal nicht. Das Durstzentrum sitzt nicht im Bauch und nicht in der Gurgel, meine Herren. Das Durstzentrum sitzt im Kopf, im sogenannten Zwischenhirn. Woraus mit Recht gefolgert wird, der Durst ist eine Sache der Intelligenz. An Kopf fällt mir aber nichts, Herr Doktor. Der Wehdamm rumort im Bauch. Schmerzen oder Wehdamm empfindet jede Kreatur, auch der Mensch. Wer nicht saudumm ist und an Dementia praecox oder senilis leidet, hilft sich am besten mit einer reinen Freude, mit einem Gaudium Magnum gegen den Schmerz als solchen. Wie überhaupt die wirksamste Kur eine Freudenkur ist. Also Sie gefallen mir allweit besser, Herr Sanitätsrat. Das verspreche ich Ihnen. Wenn ich einmal krank bin, na nix wie auf Biber gehen. Mir hilft Freude auch nicht mehr. Aber eine kleine Reaktion ist noch zu spüren, was? Sehen Sie sich um. In dieser Flasche ist reiner Alkohol. Nix mehr ist. Na, gefallen hat's da. Ja, du musst schon ehrlich sein zu Herrn Sanitätsrat. Nix mehr ist. Ja, ich sag's, wie es ist, Sanitätsrat. Die jungen Dirndln, die gefallen einem nur sakrisch gut. Warum auch nicht, gell? Mir geht's nicht anders. Die Liebe ist einmal wieder ein Spaß, ist das. Die Liebe? Wer spricht mir von der Liebe? Unsinn, eine Krankheit ist die Liebe. Die tiefere Ursache einer jeden Krankheit sogar. Sie macht dich zum Narren. Paranoia und Dementia paralytica, Halluzinationen und Eifersuchtswahn etc. etc. All das und noch mehr kommt von der Liebe. Die gesamte Pathologie verdankt ihr die Existenz. Meine lieben Patienten, ich warne Sie. Die Liebe ist kein Gaudium, sondern ein Gladium, ein scharfes Schwert. Und ein heftiger Dolor, ein bohrender Schmerz. Wer liebt, wird krank. Und nicht gesund. Die reine Freude braucht keine Erotik, weit eher nützt ihr der Alkohol. Herr Sanitätsrat, Cäsar, ein Mannsbild. Und was für ein Mannsbild? Cäsar, unser Mann. Gegen Erna ist Kasperger Franz ein blödes Luder. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass Sie einen solchen Ruf haben bei den Leuten, wie drei Pfuschen miteinander. Und ein solches Geschäft dazu. Dürfen Sie mit einem Gläschen erfreuen, meine Herren? Ich weiß nicht, ob's mir taugt. Ich kenne die Liebe. Ich habe sie in jungen Jahren schon erfahren, als Schüler des Asklepios. Und der Erfolg? Nach 19 Semestern erst machte ich das Examen. Sie führte den bezeichnenden Namen Eva. Die Wunde ist heute noch nicht vernarbt. Prosit! Es lebe die reine Freude, die Quelle der Gesundheit. Da möchtest du ja direkt krank werden mit einem Schellen, Doktor. Der wiegt den Toten auf. Und nun zur Diagnose. Typisch. Tragen Sie es mit Würde, Patient. Sie leiden an einem bösen Magengeschwür. Lasst es uns herausschneiden. Gleich. Mein Freund, der Dr. Müller von Altötting, ist ein mutiger Chirurg. Der hat's auf 1, 2, 3. Das Eding. Warum nicht? Ist ein angenehmer Ort für eine Operation. In der Nähe unserer lieben Frau ist das ein Kinderspiel. Glückt sie, ist es kein Zufall. Glückt sie nicht, ist es ein schöner Exitus. Da hat er nun mal recht. Sind wir alle zwei von jung auf bei der Kongregation? Ja, besser kann's ja gar nicht passen. Ja, wenn's sein muss. Und es muss bald sein. Jede Stunde ist kostbar. Ich melde Sie gleich telefonisch an. Morgen passieren Sie ein, übermorgen sind Sie operiert und in 3 Wochen spätestens verspüren Sie keinen Widerstand mehr. Und die Quelle der reinen Freude macht Ihnen wieder erfreut. Vier Tage und 4 Nächte sind sie jetzt wieder fort. Was dieser Machart für einen verheirateten Mann mit 3 Kindern, man kann sie ja nicht mehr sehen lassen. Pfarrerkirchen sagt neulich beim Grammer drin, ist der Lohn voller Leid. Morin sagt's, geh, der E-Stand ist ein W-Stand. Bin ich froh, dass ich ledig bin. Ich bin brinrot geworden und hab nicht mehr gewusst, wo ich hinschauen soll. Aber so dumm ist man. Unseren schämt sie und er denkt, der man trägt. Ich hab mich schon gewöhnt dran. Um alles muss ich mich kümmern und eh halt um einen Roststall, um Zau, um Viehhandler sogar, gerade das Holz verkauft das eben. Und dass man einen Mann hat, das weiß man schon nicht mehr einmal. Unser Breimeister sagt, er ist lieber, er sägt den Herrn nicht. Und mir geht's gerade so. Ist das ein Kümmernis mit uns? Und kein Bitten und Betteln hilft, alle müssen's wieder fort. Und der Jürger ist ja der Dei. Ja, nur man muss seine Wirt besuchen, sagt er. Dabei hockt er die meiste Zeit in Wirtschaften drin, wo sie unser Bier gar nicht ausschenken. Wenn ja wenigstens der Herr Pfarrer mal die Leviten lesen tat. Gute Lust habe ich und bitte morgen an Herrn Pfarrer drum. Es kann doch nicht so weitergehen, wir verderben ja ganz und gar. Lass dich nicht auslachen. Find die ab. Jetzt haben wir so glücklich geheiratet, wir 2 Schwestern. Die aller Raren und Gädigen von 3 Pfarreien im Umkreis haben wir erwischt. Und müssen es so bürsten. Doch einmal zum Ausschlafen kommen wir schon heim. Haben wir denn vorher was verbrochen? Sind wir nicht anständige Dirnen gewesen? Ich hab mir nichts fortschmeißen. Ich bin sauber in den heiligen Stand der Ehe gegangen. Für das kriegst du heute auch nichts mehr. Wenn das unser Vater noch erlebt hätte, nein. Hätte ich einen Schustersimmel genommen. Sei so gut und fang's wahr noch an. Geht da doch nicht schlecht. Und mittendrin hat der liebe Gott ein Einsehen. Machen Josef. Ja. Früher haben die seelenen Gedanken angeschreckt. Ich hab mich schon gängstig genug um seine Reisch. Heut ist mir wurscht, wenn er sich jetzt tot sauft. Versinn dich nicht, Anna. Den mein fällt's eh schon auf der Leber. Wundert dich das? Ich versteh unsere Männer nicht. Jetzt haben sie die besten Weiber daheim und hocken Tag und Nacht in die Wirtshäuser. Sie schwärmen nur für leichte Kellnerinnen. Eine anständige Frau bedeutet ihnen nichts. Ich richt mich danach. Und die Brauerei kann er nicht so schnell versaffen. Aber bei uns geht's abwärts. Ich kenn's. Wenn man nicht so viel Holz hat, kann man mal bald aufgehend. Denkt der Orcher, bis die Nusszeit werden. Der Lester hat noch nicht geschimmt. Du schau, sie kommen. Dass man wieder eine Arbeit hat. Ich weiß, was wir tun. Wir schicken es nochmal in die Exerzitien wie voriges Jahr. Ein wenig hat's doch genützt. Die ist nicht zum Helfen. Und zuvor muss ihm der Herr Pfarrer die Leviten lesen. Du glaubst das allweil nur, dass die Bats in voriges Jahr wirklich im Exerzitienhaus gewesen sind? Keine Stunde waren die zu Eding, geschweige denn 8 Tage. Ich weiß gewiss, weil ich zufällig innewarm bin. Die sind grad bis auf Mühldorf gekommen. Und da sind sie noch 8 Tage picker geblieben. Mir hat er verzeiht, der Kapaziner hätte ihn bald nicht absolviert, weil er ihm den guten 4-Satz nicht glaubt. Ja, aber du hast es ihm geglaubt. Und du bist zu dumm und glaubst ihm einmal wieder. Bei mir ist Zutrat. Schwägerin Foster, ein Herz. Ins hat's erwischt. Weibi, riecht mir ein Bagel zusammen. Lass mir mal Ruhe. Nein, nicht so, Schwägerin. Der Martin braucht jetzt eine besonders gute Behandlung. Schläg braucht er. Nein, der ist geschlagen nur. Agnes, es ist soweit. Mit mir geht's dahin. Ich muss auf Eding, als Krankenhaus. Ja, er wird operiert. Einen ganzen Morgen lässt er ihm ausschneiden. Ratteputz. Und dafür krieg ich noch einen Trumpf von einem Saumagen. Eine notimmere Geschichte ist eigentlich nicht eingefallen, hä? Langsam wird's halt doch alt. Ja, Diana, Herr Weiberl, die schickt der Himmel. Hilf uns bei der Schwägerin. Der Mart muss wirklich operiert werden. Und Bier darf ich auch keins mehr trinken. Höchstens nur dir mal Schnapse. Ja. Da barm ich dir den gar nicht. Sag nein. Warum müsst denn auch alle furzei besoffene Wut sein? Na, die denkt denn nix, die schönen Weiber und die schönen Rosamschlager, die Tugenden. Kein bissl, da barmst mir. Es sei denn, du versprichst mir endlich, dass du ein anderer Mensch wirst. Brav daheim bleibst und mit dem Verführer dann nimmer umeinander saufst. Ich versprich das. Schwägerin, ich versprich das nämlich, bis er nicht wieder ganz gesund ist, bis er nicht wieder einen Humor hat und was vertragen kann, so lang nimm ihn nimmer mit. Da drauf leist ihr ihn jeden nicht. Soll ich schwören, Agnes? Vielleicht ist das mein letzter Schwur. Mach dich nicht meineidig. Was brauchst du denn alles? Drei Hemden da, zwei Unterhosen, das schöne Gewand? Den schwarzen Anzug zieh ich an. Du fährst dem Allbei wieder drauf rein. Schau'n doch an. Ich glaub's ihm diesmal. Ich glaub grad, dass Gottes Mühlen langsam malen, aber sicher. Und dass sie der Teufel nicht umsonst an die Wand malen lässt. Mühldorf! Mühldorf! Mühldorf! Nur weiterfahrt nach Altötting auf Gleis 1 um 8 Uhr 7. Der Zug steht schon da. Jetzt müssen wir heute wieder einmal Wallfahrten gehen. Wir haben noch bereits eine halbe Stunde Zeit. Ging es nicht mit dem Fahrer? Dankeschön. Ich warte lieber im Zug. Und für euch wär's auch besser. Ah, ein bisschen aufwärmen in der Restauration, das kann nie schaden. Was tust du mit einer halben Stunde? Es ist ja gerade eine gute Viertel. Es sind kaum 20 Minuten. Nach Heding um 8 Uhr 7 auf Gleis 1. Sechsbrei lastet, der Weib pressiert nicht. Ah, gar nicht, ah! Da warten der mir freilich nicht. Ja, am Anschlusszug auf Altötting, Gleis 1, Hochwürden, der Zug steht schon da. Ist gut. Ja, überall können mit Leid. Marti, komm, eine halbe noch. Eine Viertelstunde? Nein, nein, eine halbe Bier hab ich gemeint, gang noch. Fürs wären auch schon ganz liederlich. Weißt, in der Früh ist in der Bahnhofswirtschaft am schönen. Da hockt Feinle in ihrem drin noch, ausgeputzt ist, die Tische sind sauber. Die Kellnerinnen haben noch ganz weiße Schürzel und Frischkämpfe die Haare. Und auch an der so nach der ersten Halbe kommt vielleicht eine bessere Dame daher zum Aufwärmen und trinkt dann Kaffee. Gleich drauf geht's mit den Brotzeitmacher los. Draus pfeift der Schnellzug, rast von Simbach auf Minger, brauchst nicht mitfahren und du kaufst dann nochmal eine halbe. Auf einmal triffst du einen Bekannten, den du zu 15 Jahren nicht mehr gesehen hast, und mittendrin ist die gleiche Gesellschaft beieinander und grad gemütlich wird's. Mir gefällt so etwas, Marti. Geh weiter, jetzt ist grad gleich. Vergund dir nochmal was. Musst du lang nur im Bett hocken. Meinst? Ja, grad, dass du eine Erinnerung hast. Der Mensch braucht eine Erinnerung. Auf ein Schnapse lass ich mich ein. Ein Schnapse, ein Zwei, die schon nicht einmal einen Lungenpfeil in Kobretta. Bier trinke ich keins. Du, am Ende ist die Rothaarer-Kellnerin auch noch da, die Maga, die langkackst, weißt du schon, die sei von den Exerzitien her. Die hat einen Spaß verstanden. Ich weiß, freilich, aber was hilft das Wissen? Dir gern hat's uns gehabt. Alle zween. Und ein Musiker hat's auch gehabt. Diese Weiberts. Freund, das muss sein, dass wir dazugehören. Es will ja so sein. Gehen wir rein. Und weil wir das große Gewando haben, hocken wir uns in die Zweiglasse. So, Mann, Schlusszug auf Heding um 8, 7, auf Gleis 1. Trink mit Verstand, Marti, jetzt kriegst du lang nichts mehr. Keine Kellnerin weit am Brot. Gerade an oben. Ein Österreicher, ja. Schani heißt er. Ich kenne ihn. Das passt für uns. Ich mag die unkeischen Gedanken noch nicht mehr. Einmal muss er Ruhe sein. Geh weiter, Schani, huck dich zu, weil wir brauchen einen Anspruch. Die Herren haben einen Wunsch. Schenk dir eine halbe ein. Bei dem Geschäft mit dem neuen Geld möchte ich dann eh ganz verzweifeln. Verzeih uns einen Witz. Wir sind so eben krank. Aber ein Lustige, gell? Die Traurigen kenne ich von meiner Alten. Bitte? Es ist aber kein Witz, es ist eine Tatsache. Ich bin krank. Es ist kein bestimmtes Leiden. Aber in der Nacht zwischen 12 und 1 werde ich wach und verspüren Druck. Justament auf dem Punkt. Mhm. Und besonders, wenn ich ein Gulasch ist. Ja, ja, ja. Ich gehe zum Doktor, ein gescheiter Mann, ein rekommandierter Herr. Hausarzt von meiner Frau Chefin. Er schaut mich durch die Brille an und sagt, Herr Heller, essen Sie kein Gulasch. Essen Sie einen Kaiserschmarrn. Na, ist das eine Manier? Ja, fahr mit auf Ehring, lass dich operieren. Geht man so mit einem Patienten um? Wenn ein Gast ein Schnitzel will, weil er justament einen Gust auf ein Schnitzel hat und ich bringe mir einen Schweinsbroten, bin ich dann ein rekommandierter Oberkönner? Na, die Schweiner ist auch nicht zum Verachten. Zau steigt schon wieder mit dem Preis. Der Gast will sein Schnitzel und ich möchte mein Gulasch. Aber ohne Druck bitte, in der Nacht zwischen 12 und 1 und justament an dem Punkt. Marti, da schau. Hinter der Schenk steht die Rothaarer-Kellnerin. Hey, Zilli, bedienst du heute in der dritten Klasse? Weißt du nicht, wo die Herren sitzen? Lass geh. Die mag nicht hören heute. Es passt alles zusammen. Nein, noch nicht so traurig, geht zu. Der Bauch ist noch lang nicht der Kopf. Entweder ist der Herr ein Arzt, nicht wahr? Oder ein Trottel. Wenn ich ein Gulasch will, kann er mir doch keinen Kaiserschmarrn verschreiben. Er verzichtet auf dein Gulasch. Mir taugt das Gesicht schon lang nicht mehr. Verzichten? Ich liebe das Gulasch. Ja, verzichten muss der Mensch kennen. Wenn's sein muss, sogar aufs Leben. Zwei den draußen da am Früh verzicht. Verzichten heißt in der Sprache der Liebe verhungern. Jetzt hast du's ihm gegeben. Bist du gescheit, Mo, keiner. Wenn der Druck in der Nacht zwischen 12 und 1 noch stärker werden sollte und justament an dem Punkt verzichten, tut der Scheine nicht. Ich komme, ich kann hart sein mit meiner Person. Und gescheit. Wir haben keinen Kaiser mehr, was soll der übertragene Schmoren? Lass dich operieren. Da sitzen sie herinner. Breitzeit ist, wir fahren. Ja, austrinken musst du uns noch lassen. 8:08 ist bereits. Das ist keine gerade Zeit. Halbe und ganze wegen mir. Herr Vorstand, geh her. Tu mir die Ehre und Trink. Zahl mir, weißt, wir sind angemeldet zu Edding. Länger wie 3 Minuten beim Überstand, die muss ja Meldung machen. 2 Kirsch, ein Bier, 4 Roden, bitte. Nix da, zuerst bringst du den Herrn Vierstand noch ein Glasl, sonst lasst er unseren Zug in Gleisl. Die Breim, wir kriegen ja Verspätung. Dann im Gürg, die Zug pünktlich gegangen. Sogar vor Verdun haben wir eine Verspätung gehabt. Uns pressiert's nicht mehr. Aber jede Stunde kommt so. Hat der Doktor gesagt. Der alte Sanitätsrat hat das gesagt. Lass dich da nicht nervös machen, Marti. Im Krankenhaus haben sie wieder andere Dikte. Herr Vorstand, in ein Kirschwasser, bitte. Schafft's euch mir, Kino, du Mutter Gottes nicht warten lassen zum Rüse. Die Ehre pressiert's nicht. Das ist eine gute Frau, unsere liebe Frau von Eding. Die schimpft nie, wenn einer zu spät kommt. Und Hauptsache ist die Ehre, wenn man überhaupt kommt. Der Zug ist gesteckt von ihr Wallfahrer, alles am Nüchtern, die Leitnächten beichten und kommunizieren. Oh, sind gewiss nur dabei, die mit der Gewissenserforschung nur nicht vierte sind. Aufs Beichten, Büssen und Zahlen, da wart ja jeder gern. Nein, Mo, mit Edinger Zug fahren nicht gerade Bauern und Bayerinnen. Heikal sind besonders viele geistliche Herren dabei und etliche Pfarrerskirchen. Keiner schenkt noch mal ein, auf eine halbe Stunde geht's jetzt nicht mehr drauf zusammen. Gut, bleibt's bicker. Wer mit will, der muss einsteigen. Zum Anschlusszug nach Heidetting um 8:07 bitte einsteigen. Der Zug fährt ab. Fahren wir mit? Was? Lass dir Zeit, es geht schon nochmal ein Zug. Flagst du noch lang nur drin im Krankenhaus? Der nächste Anschluss nach Heding um 11:43, das ist kurz vor 11:45. Ja, den erwisch mal leicht noch. Hab die Ehre. Sie verbringen ihre Tage wie ein Geschwätz vor dem Herrn. Es möchten einem die Tränen kommen angesichts eines so liederlichen und mit Sünden ganz und gar verschmutzten Lebens. Warum nur bleiben die Männer so gerne im Wirtshaus? Warum gehen sie nicht heim zu Weib und Kind, sondern hängen am Biertisch bis weit nach Mitternacht. Hört mir zu, ich versuche es euch zu erklären. Die Welt selber ist nämlich ein Wirtshaus und unseres Lebens Pilgerschaft darin nur eine kurze Einkehr in der Herberge. Wenn wir demnach sterben, so verlässt kein Mensch sein Wohnhaus, sein Eigenheim und Besitz, sondern er scheidet aus der Welt wie aus einem Wirtshaus. Der Wirt leiht dem Gast Löffel und Messer, Teller und Schüssel, Gläser und Becher, Tisch, Stuhl und Bett. Aber wie lang? Für die kurze Zeit der Einkehr nur, zum Essen, Trinken und Schlafen. Wenn der Gast geht, von Wirt und Wirtin den Abschied nimmt, so darf er keinen Nagel davontragen. Es bleibt alles im Wirtshaus. Wozu also, ihr Quartalsäufer, wollt ihr so lange hocken bleiben bei dem reichen Wirt? Er schenkt euch nichts. Warum könnt ihr kein Ende finden in der eitlen Zechstuben? Warum immer noch eine halbe und noch mal eine? Vom Durst kann lange schon keine Rede mehr sein. Warum zahlt ihr nicht und geht? Ich sage es euch, ihr Gurgelwascher, weil ihr Angst habt vor dem Ende eures Lebens, vor dem Tod, der kommen wird wie ein grober Hausknecht und euch ein für allemal hinausjagt aus der teuren Gaststube des Lebens. Ja, die Welt ist ein Wirtshaus. Und den ängstlichen Männern unter euch wird darum das Wirtshaus zur Welt. Nur die Angst vor dem Sterben lässt euch zum Säufer werden. Wer Mut hat, bleibt nicht hocken bis nach Mitternacht. Ein Held zahlt und geht heim. Feiglinge. Sie geht nicht her zu uns. Sie lasst sie gerade immer mal sehen, mit ihren Laukaxten steht. Der stinkt. Die Leute kommen und gingen, wie die Zieg. Es ist das Interessante in der Restauration. Ankunft, Umsteigen, Abfahrt. Es reißt nicht an. So eine Wirtschaft müssen wir haben. Hat's geschmeckt? Nein, Reimswicki kann's nicht mehr sehen. Die schöne Gulasch? Wer viel trinkt, braucht weniger essen, denkt er nichts, Marte. Spüren Sie auch den Druck in der Nacht zwischen 12 und 1? Mich druckt's beim Tag auch. Und just an dem Punkt? Ich kuriere mich jetzt selber. Ich gehe keinen Tag mehr vor 1, 2 ins Bett. Besonders, wenn ich ein Gulasch is. Es hat alles keinen Zweck. Man kommt viel schnell in die Jahre, wo man denkt. Die Tür kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Aber wir sitzen da. Ins pressiert's nicht. Um ein Jahr grad möchte ich ginge sehen. Ja, wer kommt denn da daher? Der Spitz! Ja, jetzt wird's Zipfte. Ja, ist heute der Bauer fertig, dass die Herren in Gala in dem vornehmen Etablissement hinhocken. Wie geht denn der Markt? Sind Sie auch schon wieder auf die Gruppe Nummer 20? Nein, heute haben wir Bärs draufgezahlt. Ein Glas Häuser oben und ihr sind eure Späße dazu. Oh. Ja, deine Späßen kenne ich. Wein und Weiber, was mich in der Stadt noch gerade hergibt. Und das alles vom Saugeld. Ja, ein Handel und Wandel muss sein auf der Welt. Der Satz steht bereits in der Schrift. Aber wer pro Stück am Markt zusetzen muss, bei dem macht's Masse alt. Ja, und wer die Woche zweimal auf Minga kommt, den kann kein gewöhnlicher Herr nimmer absolvieren. Nein, für einen Zellenbazi muss ein Bischof her. Kaufen und Verkaufen ist ein anderes Geschäft als bloß Wasserfärber. Die Händler sind alles anständige Leute. Sindiger sind allerweil bloß die Bauern und Metzger. Darum müssen die Spitzbuben auch jedes Jahr eine Wallfahrt unternehmen. Hast du nicht meiner Bärin vor 3 Wochen einen Saubieren angeschmatzt um 73 Pfennig? Und der Bär ist mir gar nicht feil gewesen. Du, dein Bär verschenkt nichts, gell. Du lieber Gott, mit der verhandle erst wieder 3 Tage vor ihrer nächsten Campbett. Lass mich's wissen, Vielleicht schlägt er nahes Christlich Wieser in der Brust. Der Bär ist nur recht munter gewinn und frisch. Den hat sein Geschäft allerweil nur frei gemacht. Na komm, komm. Wie der Herr, so der Bär. Du, davon verstopfen der Weibli ein bisschen mehr. Hey, Mert, du, das lässt dir aber nicht gefallen. Na, wer ist halt daheim bleiben? Ich verhandle ungern mit alleinstehenden Bauernweber. Facke, hat dir der Saubier zusammengebracht. Oh, da darfst du drei Bezirksamt dabei gehen, bis du so frisch und gesund wieder antriffst. Ja, ich hab meine Lausen nur zu deinem Bären reinlassen. Wenn ich 20 Mark draufzahlt habe an dem Bär, dann will ich nochmal der Spitz sein. So, und jetzt kein Wort mehr davon. Sicher, Facke, hat der bei jeder zusammengebracht. Komm, jetzt werden wir uns vertragen. Aber bring uns Spielkater. Ah, nicht dumm, der mir ein Bull aus. Allweil kann der Mensch nicht Triebseil blasen. Meine Herren, der letzte Anschlusszug nach Hering, Abfahrt 19:42 Uhr, steht auf Gleis 1 zum Einsteigen bereit. Jetzt ist der lästige Mensch schon wieder da. Was? So spät ist schon wieder? 7:30 Uhr. Ah, Landentzug fahren, bis er wie jetzt wollen, müssen zu Fuß gehen. Ja, eins als geht schon noch. Und eine Garantie geht er. Wenn's das Eding nicht warteten auf mich, seit 9 in der Früh warten's bereits. Bleib da, Beichter können dir heute allein um. Um 19:42 Uhr, gell? Keine Minuten warte ich länger. Meinst du, die macht's wegen Ings am Tag dreimal eine Meldung? Fahr zu. Du musst müde schlafen oder das Eding ist auch grad gleich. Ja, und eure Weiber wissen auch nichts. Ich ist einer sit. Es schickt sie ja nicht, wenn wir im Krankenhaus aufwecken müssen. Bitte, die Karten. Schani, geh, sei so gut und sag's der Wirtin, wir brauchen ein Bett. Für eine Nacht. Die zwei Herren. Geht in Ordnung. So, Zug geht keiner mehr. Jetzt können wir sitzen bleiben. Mir geht's auch besser jetzt. Wie man weiß, wie man dran ist, ist das gleich ein anderes Wohlsein. Natürlich, was die Nerven kaputt macht, ist bloß die Ungewissheit. Und mit dir, Spitz, weiß man von Anfang an, wie man dran ist. Und ihr geht einmal auf die Nerven, obwohl man nicht weiß, woran man mit euch ist. Gib aus. Spielen wir um Mark oder 50er. Um 20er tut's es auch. Merkst du mir meinen Saubern nochmal abgewinnen? Ist ja gerade, dass man eine Unterhaltung hat, ne? Also, der ist gesund, kommen wir auf einmal vier. Ja, natürlich, tut er eine Unterhaltung gut. Ein Krankenhaus drin flachst du noch lang nur. Es hilft aber das Wirtshaus sitzen, Karten spielen, Scherzen und Gurgelwaschen keinem in der aufkommenden Traurigkeit. Denn es ist in den Wirtshäusern nicht immer zum Besten des Gastes bestellt. Die Krüge waren schlecht eingeschenkt, die Suppen waren versalzen, die Braten zäh, die Liegestatt hart, die Kellnerin ein grantiges Mensch und der Wirt schreibt die Zech mit einer dicken Kreide. Auf Wiedersehen, sagt er dann, und du bist vergessen. Er begrüßt bereits den neuen Gast. So undankbar geht es zu in den hiesigen Gasthöfen. Das war auch ein Grund, warum unser Herr hat nicht in einem Wirtshaus oder Hotel hat auf die Welt kommen wollen. Genau so macht es die Welt mit dir. Sie ist die undankbarste aller Herbergen, gestorben und vergessen, das ist ein Ding bei ihr. Was also hängst du so an der irdischen Zechstuben, armer Sünder? Nimm schnell den Abschied, zahl und geh und sei froh, wenn deine Zech nur bescheiden war, genier dich nicht vor den Wirtsleuten. Die großen Zecher werden gerade so schnell vergessen wie die kleinen. Nüchtern kommst du schneller davon und sicherer die beschwerlichen Passstraßen hinüber in die himmlische Zechstube, wo es wahrhaft fidel zugeht, wo die rechte Seligkeit herrscht und wo du nicht zahlen brauchst in Ewigkeit. Ja, nur nicht so ungeduldig. Ihr weckt's mir ja die Kranken auf. So, Schwester, da waren wir. gut. Ja, was wollen denn Sie noch so spät? Es ist doch schon 9 Uhr. Operieren möchte er werden. Operieren. Und pressieren dazu. Operiert? Ja. Bei der Nacht? Ja. Ja, wer seid ihr denn überhaupt? Zwei Freund. Er ist krank. Und ich bringe ihn her. Ich habe einen sächerischen Wehram, Schwester. Einen sächerischen. Jetzt feiert's nicht mehr, Martin, wir sind schon da. Ja, wer schickt euch den her? Ja, der sind jetzt von Biburg. Ja. Er ist der Mann von deinen, namens Stösser, Martel. Bin ich. Wir sind da gemüt. Stösser? Ja. Ja, da sind ja Sie der Magen. Ja. Sie wollten doch gestern früh schon kommen. Wollten wir ja. Aber nun wird es heute halt immer so, gell? Das ist. Lass mich hier sitzen, Schwester. Ich kann's nicht mehr verstehen. Ja, ihr riecht ja alle zwei schrecklich nach Bier und Schnaps. Na, also kommt's rein. Ein Zug haben wir versammelt. Gestern schon? Heute noch mal, weil die Bahn ist ja gleich so viel pünktlich. Bis du umschaust, sind die Züge fort. Da herein, Vater. Nur langsam. Schlafen Sie die erste Nacht separat, damit wir niemand aufwecken. Ist das ein Sterbezimmer? Aber nein, hier liegt man zum Aufwachen aus der Narkose. Ich glaube, das passt heute schon für Sie. Mir ist alles recht. Nein, Vater. Ehe sie sich niederlegen, tun wir uns noch brav bauen, gell? Ja. Nehm euch ins Bad und ich lasse gleich das Wasser einlaufen. Ja. Sie stinken ja fürchterlich. Es ist nimmer gegangen mit ihm. Heute Nachmittag hat er schwer nachlassen. Aber sie ist ja der beste Mensch. Ein alter Krieger, ein erstklassiger Kamerad ist er. Auf ihm ist er verlassen, Schwester. Jetzt hast du ihn wieder mal erwischt. In der Edinger Bus drin, da hat er mir bei der zweiten Halbe hat er mir eine Malaria gekriegt. Durch das sind wir heute noch her. Es ist, wenn wir schon beim Tag kommen, wir wissen, was sie gehört. So ist der Fall natürlich dringend. War man noch nicht mehr zugehört in der Bus. Die haben ein anderes Bier. Das bin ich nicht gewohnt. So ausziehen, Vater. Das Bad ist hergerichtet. Ich bin jetzt mehr zum Boden. Schwester, tu mir einen Marte brav pflegen. Und wenn ich einen Dirsch gebe, ich mir ein Bier. Ich habe Kapuzin. Ach, Deichner. Ist dieser Weg. Das ist nicht schlecht, Marte. Ich hab's ja auch schon einmal probiert. Ja. Und muss der Ding, es hab vielleicht eine besondere Kraft. Hat's vielleicht. Kraft. Ja, hat sich ja der Bruder Konrad Selig auch dir im Drungen. Ja, Sie können jetzt schon gehen. Ich kümmere mich schon um Ihren Freund. Wir sind ein guter Freund. Von jung auf schon sind wir. Ja. Gute. Schwester, sterben wir uns, man lässt den Martin auf Feinde einen Doktor. Geh, wer redet denn vom Stern? Gehen Sie jetzt in Ihr Wirtshaus und schlafen Sie einen Rausch aus. Los! Wir zwei sind miteinander in die Schule gegangen. Ja. Wir haben miteinander ministeriert, haben miteinander gefilmt worden, haben miteinander das Kammerfenster gegangen. Geheiratet haben wir auch miteinander. Und nur dazu zwei Schwestern. Er ist mein Schwager. Ist ja, wie der Umgang, so der Hergang. Hm? Ziehen Sie einen aus, Vater, es wird ja das Wasser kalt. Und sagen Sie jetzt endlich am Spezi auf Wiedersehen. Du, was? Die lass dich nicht einschüchtern, die hat Haare auf die Zähne. Für dich gut, Ost. Grüß mich daheim. Ja. Und sag's meinen Alten, dass sie mich bot haben, dass sie gleich her sind über mich. Wer sie operieren lassen will, muss zuerst bauen. Komm, jetzt ziehen sie doch endlich mal die Joppen aus und sie verschwinden jetzt. Au, weh, die für der Sprach wie mein Anna. Das ist der dich. Woher bist denn gebürtig, Schwester? Am Ende bist du ein Basel zu mir. Naja, hoffentlich nicht. Bin vom Alter auch ein Burschen wie Enk, hab ich schon mehr noch nicht frum gemacht. Los jetzt, Vater, ausziehen, ich hab ja noch mehr Kranke. Vater, sagt sie zu mir, Ja, bin denn ich schon so alt? An alter Sünder, meine bist, ja? Wie steht's denn dann mit dem Beichten? Da ist noch nicht Zeit dazu. Bei uns wird vor jeder Operation gebeichtet. Schwager, das ist keine rote Kreuzschwester, da meine ich, geht nix mit aufwärmen. Da muss brav sein. Ja, für sie wär's auch gut, wenn sie mal beichten täten. Du, weißt, wir haben alleweil alles miteinander, du. Ja. Lass mich nicht hint. Ich bin so schlecht und versprich das. Jawohl, wenn Sie schon ein guter Freund sein wollen, dann beichten Sie auch mit ihm. Der Kapuziner wird eine Freude haben. Agnes? Ein Telegramm ist da für dich. Gerade habe ich es aufgenommen. Marin Josef, ein Telegramm. Die Operation ist geglückt, heißt's. Gott sei Dank. Da, lies weiter. Aber Patient schwebt in Lebensgefahr. Verwandtenbesuch dringend erbeten. Dr. Müller, Chefarzt. Musst runterfahren. Und mein Martin. Ha, jetzt ist's soweit. Ich kann's gar nicht fassen. Das müssen wir dem Herrn Pfarrer sagen. Das Öding haben's Herrn genug, um das brauchst du nicht kümmern. Ja, wir kommen den schnell auf Öding, wann geht denn der Zug? Gleich lege ich mich an. Ein Vierezug, der wischt nicht mehr und schneiden tut's auch, was runterfahren kann. Der Bahner soll einen Schlitten herrichten, dass wir wenigstens noch bis Mühldorf kommen. Der Hausl fährt die auch, unser Schlitten ist schon hergerichtet. Ja, ist mir recht, weil es pressiert. Und mein Saufaus ist wieder mal nicht zum Finden. Vielleicht hält er sich alle nur zu Öding auf und geht nicht weg von Martin. Nein. Meinst du, der Doktor hätte das Telegramm geschickt, wenn der Schwager bei ihm war? Den kenne ich besser, auf den ist kein Verlass. Der sauft sich schön langsam heim. Vielleicht kommt er die Woche noch, vielleicht aber erst nach der Gräbnis. Mein Gott, wer hätte an sowas denkt? Ich schon. Ich denk schon lange an das. Soll ich nicht Kinder mitnehmen? Vielleicht will er Kinder noch mal sehen. Weil er es zu Lebzeiten so viel gern gesehen hat. Nicht das so. Jetzt darf man nicht mehr schimpfen. Er hat auch seine guten Seiten, der Martin. Ja, du. Du kannst ihn leicht loben jetzt. Du brauchst natürlich nicht mehr schimpfen. Tu dich nicht versünden, Anna. Ach. Gerade verkehrt geht's zu auf der Welt. Wie der Teufel rinnt der Haras. Ist das nicht ein Rissel? Ja, aber kalt ist. Dass er sich nicht überhitzt, musst ihn gut abräumen, zum Mühldorf. Wenn er so weiterläuft, fahren wir es leicht in 5 Stunden. Aber was sag ich auf Eding, fahr ich dich. Nein, Hausl, ich will nicht haben, dass ein Ros etwas passiert. Ich komm schon weiter zum Mühldorf. Und wenn es nicht mehr möglich ist, gehen ist zu Fuß. Ein Wohlfahrt als Glimmnis. Vielleicht hilft es noch was in der letzten Stunde. Ich hätte doch von den Kindern eins mitnehmen sollen. Ein Wastel wenigstens. Der geht schon im 5. Klasse. Der hätte schon so teuer Verstand. Oh, meine Frau, da hilft kein Verstand. Ein Stern kann kein Mensch nicht begreifen. 12 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Ja, ist auch der Kriegschüler an dem Elend. Der hat ihm den Stoß versetzt, ohne dass er es gespannt hat. Los ihn einmal einen Schritt, geht, der läuft sich jetzt tot. Aber vom Pflicht kommen. Langsam, Harris. Bring dich nicht um. Wenn ich nur mehr Hoffnung hätte. Aber so ein Telegramm geht dann durch und durch. Und unser Herr erst, wie es der wohl aufnimmt. Da darf ich gar nicht drauf hingehen. Silla Frank gibt's wenig auf der Welt. Alle Tag miteinander fort und das schon von jung auf. Das mag etwas werden. So einen Freund findet er nicht mehr. Da möchte man direkt warnen, wenn man kein Mannsbild war. Hey! Hausl! Hey! Brrrr! Öha! Wer schreit denn? Ist das nicht ein Schäckspreis von Deining, Sashimi? Ja. Ja, wenn man's du denkt. Wir haben nicht Zeit zum Ratschen. Uns pressiert's. Suchst du einen Brei? Nein. Der hat zum Mühldorf am Bahnhof drin. Schon am zweiten Tag. Ja, wir Harris. Ich bin der Hausierer. Der Langhans. Ich kenn dich schon. Wir. Der kann nicht außer aus seiner Haut. Er hat halt wieder umsteigen müssen. Weißt, wir dürfen keinen Zug an Aufenthalt haben. Da müsste auch jeder durchgehen. werden erst wieder lustig. Wenn wir gesund sind, dann geht's Grab auf. Der Markt ist ein Hund und der Glück hat der bei den Dirndl, das kannst du dir nicht vorstellen. Heino. Sprichmacher, was du halt unter Glück verstehst. Ja, mehr schon wie du. Da ist die jetzt. Wie jeder Woche zwei Tage in München. Ja, Zmingel, das ist kein Kunststück. Du brauchst kein Glück, da schmeißen sie das nach. Aber bei uns heraus auf dem Bauern, der für alles gleich aufkommt und eine geschreckter tut wie die anderen, die Herrn Kobrater fürchterliche Predigten halten, dass die Weiber ihrer Lebtag lang an Angst in ihren haben. Mein Lieber, da bist du ohne Glück aufgeschmissen. Ich habe mein Glück lieber in der Handelschaft. Ich kauf wohlfall ein und schlag's dir wieder los. Und der Unterschied? Beim Rindvieh ist es die Gewinnspanne und in der Liebe aber sind es die Alimente. Du hast doch keinen Verstand fürs Glück. Aber der Markt und ich, wir zwei, wir haben schon oft ein Glück gehabt, aber schon ganz oft. Und was hast du heute auf der Hand von deinem Glückskapital, ha? Die Erinnerung, Depp und die Erfahrung. Schwager. Agnes? Der Martin. Schreck mich nicht. Er liegt im Sterben. Das Krankenhaus hat ein Telegramm geschickt. Das ist ja nicht möglich. Bis er von der Narkose munter worden ist, bin ich geblieben. Ist ja alles gut gegangen. Gleich hat er gesagt, das Dürsten und einen Mut hat er auch schon gehabt. Da bin ich nachher fort, weil ich das nicht ansehen hab können, wie eine Schwester, die beißt sind, keine Tröpfe, kein Bier nicht gegeben hat, ums Verrecken nicht. Ich hab's bitt mit aufgeregten Händen. Und hat's mich rausgeschmissen. Ich kann das nicht sehen, wenn ein Menschen dirscht und er darf seinen Brand nicht löschen. Seitdem trink ich für ihn. Jede halbe für meinen Freund. Wir müssen auf Eding was geschwind. Ich spür's auf jede Minute, kommt so. Ja, heute geht aber kein Zug mehr. Gehen wir zu Fuß, aber gleich. Bei dem Schnee? Nein, Agnesl, das dauert zu lang. Der Vorstand ist mein Freund. Ein Lokomotiv wird er schon noch haben. Wir fahren. Keiner zahlen. Und weckt den Herrn Vorstand auf. O du glücklicher Sünder, der dir in deiner letzten Stunde noch die Gnade der Bekehrung widerfährt. Seid nicht eifersüchtig, ihr Gerechten, denn unser Herrgott ist ein großzügiger Wirt. Er zahlt für dich die Zech. Du warst eingeladen schon die ganze Zeit und hast es nur nicht gewusst. Aber er in seiner sonderbaren Freundschaft für dich hat deine Zahlungsunfähigkeit gleich erkannt. Jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben vor dem groben Hausknecht. Du kannst fröhlich nach deinem Hut greifen, zu den noch bleibenden Gästen Adies sagen und in Frieden zur Tür hinausgehen. Haben Schmerzen, Herr Stesser? Na, geh. Schauungsbesuch ist da für Sie. Einer Frau? Martin, kennst du mich noch? Grüß dich, gut. Sei so gut und mach uns Geschichten. Ich kann halt nicht aus meiner Haut. Bist wieder recht da. Die letzte Ölung haben sie mir bereits gegeben. Die kriegt jeder Schwerkranke bei uns. Sie ist auch eine Hilfe fürs Gesundwerden. Und nachher haben sie gesagt, jetzt darf ich ein Bier trinken. Und essen soll die, was mir schmeckt. Das ist ein gutes Zuhör. Mit dem Bier kommt der Mensch wieder zu der Kraft. Mir schmeckt's nicht mehr. Ich bring dir von daheim eins mit. Das ist bequem von jung auf. Kommt der Dursch ganz von selben. Möchtest Kinder sehen? Macht's heute so weiter. Seid es ja eh schon gewohnt. Ohne mich. Sag das nicht. Bist ein gutes Leid, Agnesl. Lass dich mit keinem so ein Hallo drin nimmer ein. Red nicht so. Schwester, seh, da hast du Mark. Schenk mir zwei halbe Bier ein, wenn schon erlaubt ist. Ich muss mit ihm noch mal Brust trinken. Oh, ist schon recht. Ja, weißt, das tun wir. Geht, das gefreut dich. Ja. Schwester, bring uns drei halbe. Der Agnesl soll auch mit uns stessen. Jetzt ist es gerade gleich. Mir ist nicht zum Trinken zumut. Mir auch nicht, Agnesl. Aber bevor wir trinzen, ist du gescheiter so. Also. Der Doktor hat es mir ja erlaubt. Hast du keinen Wunsch? Nein. Es ist alles gericht. Beicht habe ich gut. Kommuniziert habe ich. Die Ölung habe ich gekriegt. Jetzt kann nichts mehr verlieren. Mir ist sauwohl. Morgen 8 Tage werden es gerade 12 Jahre, dass wir verheiratet sind. Auf das trinken wir auch noch. Halt's ein schöner Leichentrunk. Lass dir nichts rein, Agnesl. Essen und trinken sollen's, was einer schmeckt. Besonders trinken. Sollen's ruhig sagen. Der Moor hat's noch mein. Es ist wahr. Geh mir die drum nicht. Es wird schon alles so gemacht, wie es das haben möchtest. Ist das selbstverständlich. Na, hab ich doch nur einen Wunsch. Weißt? Hm. Wir sind alle gute Freunde gewesen. Ja. Lass mich nicht links Eding her und fahrt's mich heim. Und das musst du tun, Freund. Ich wünsch mir's. Red nicht davon, das hab ich mir ja eh schon vorgenommen gehabt. Nimmst von mir eine Rose und eins von dir. Dein Haras und mein Fuchs. Mein Schemi und dein Fixel. Ein liebes Gespann, ne? Ich werde eine Freude haben. So, meine Herrschaften, jetzt sind wir das reinste Wirtshaus. Da, 3 halbe, lasst es euch schmecken. Ich hol für einen schon herstessen. Ein Kapuzinerbier ist einer. Agnesl, Prost. Marti. Auf mein Schemi. Auf den Fixel. Nicht wahr. Es geht ja alles so viel schön. So etwas, was wir tun, nicht möglich gewesen. Ich kann es nicht begreifen. Zuerst der Krieg und jetzt das. Auf Wiedersehen. Adies, sagt man. Wir kommen allesamt wieder zusammen. Strengen Sie ihn nicht an, Vater. Ich halte dir das Glasl schon. Glaub's doch, es ist kein Geschäft für dich. Zu sowas braucht man einen sehr zuverlässigen und pünktlichen Menschen und das sind lauter Tugenden, die du nicht hast. Ja, schmerzt dir aus. Hasel, ist der Fuchs schon da? Habt ihr Schimmel gewachst? Wie lang braucht denn der Michi-Machi-Schreiner noch, bis er ans Hort bringt? Trost den alle zwei im Stall. Du feilst sie nichts, die sind bereit. Und der Schreiner hat gesagt, bis um 10 Uhr wäre der Vierte. Ja, wenn ich natürlich schon nicht weiterkomme, braucht man sich nicht wundern. Ne? Du bist schon nicht einmal rechtzeitig heimgekommen. Dafür habe ich Agnes heimgeschickt. Ich habe mir jetzt eh den Kümmern genommen müssen. Das ist nicht so einfach, eine Leiche überführen und ist gleich 65 Kilometer weit. Bis zum Bezirksamtmann und ich gehen müssen. Eine anerkannte Begleitperson brauche ich, hat es geheißen. Die sind aber gerade ums Geld gegangen. Wir haben einen 20er abspringen lassen und ich habe alle Papier gekriegt. Ich trau dir nicht. Nimm doch wenigstens ein Hausel mit und mach uns keine Schand. Jetzt ist schon Montag auf die Nacht, am Mittwoch um 9 Uhr ist die Gräbnis. Wie der Sarg da ist, wer gefahren. Morgen Vormittag bin ich unten, zum Mittag geht's schon wieder heim zu. Bis um 6 Uhr ist, immer sind wir leicht da. Hoffentlich. Darf ich auch was sagen? Hm? Warum muss die Gräbnis schon am Mittag sein? Bei der Kälte ist leicht am Finstern auch noch früh genug und wir gehen auf Nummer sicher. Und Herr Pfarrer hat sich auch mega eingebaut, weil er schon am Sonntag gestorben ist. Aber auf die Nacht. Der Hasel hat schon recht, der Pfarrer soll nachgeben. Man muss auch an Trost denken. 65 Kilometer hin und 65 Kilometer her, das ist kein Träg. Und auf Bord gehört er auch noch daheim. An Trost denke ich weniger, die marschieren das leicht, aber... An die muss man denken. Anna, bring mich nicht aus meiner traurigen Stimmung. Der letzte Wunsch von meinem Freund ist mir heilig. Und ich möchte allein sein mit ihm. Ich nehme ihn nicht mit. Gott, wo ist denn keiner Ring, kriege ich nicht einmal daheim ein Bier. Der Messner kommt daher, was möchte denn der? Ich bring Spar durch. Es gehört einen Schlitten auf die Brot. Dann habe ich noch einen Strick dabei. Damit müssen wir einen Sarg festbinden. Ja, ist recht, der Ackel gesetzt der Herr. Trink eine halbe. Nein, das ist kalt. Das ist nur hart, sind die Gräber zugefriert. Das ist Arbeit, bis das Grab ausgeschafft ist. Hast du schon angefangen damit? Und wir müssen tief graben, Steinig. Fast 2 Meter tief. Brav. Da hat er noch gewiss seine ewige Ruhe. Hätt's noch nicht gebraucht, der Mart. Gäbst mir's gern, Brei. Es kommt mir hart für. Man soll ja noch mal's Grab richten. Ich bin zünster, eiskalter. Geht's gut, Jendl. Ich grabe in jeden, ne? Ohne, dass er mir was denkt. Der Moor, da bäumt man. Mach ihm ein Rogliks Grab und lass dir ein Brotzeug geben, wenn du fertig bist. Vergelt's gut für die arme See im Fegfeuer. Bist du ein guter Mann. Ich hab auch schon einen Vater unser Bett heute für den Martel. Ich glaub kaum, dass er lang sitzen muss. Ein Fegfeuer. Ein paar oder 3 Jahre vielleicht. Am Ende fällt er unter die Amnestie. Er ist ein alter Krieger. Angerechnet müssen ihm die Jahre von Verdün Arbeit werden. Meiner möchte was. Herrschaft, na, wo bleibt denn der Schreiner so lang mit seinem Sarg? Ich muss weiter. Gott sei Dank, dass du kommst, Agnes. Ich lass ihn nicht allein fahren, mein Mann, ich kenne ihn's gut. Da kann man ja aus der Angst nicht mehr draus. Du bist die Witwe, sag's ihm du. Auf mich hört er nicht. Ja, Himmel! Muss ich den Flur heranfangen? Mir ist wirklich nicht zumut danach. Hast denn du keinen Respekt vor Martin seinen letzten Willen? Hä? Ich soll ihn heimfahren, hat er gesagt. Ausdrücklich hat er das gesagt. Sein letzter Wunsch ist gewesen. Und ich fahre nach heim. Ich brauche keine Hilfe dazu. Ja, es ist sein Wunsch gewesen. Macht, was wollt's. Ich habe ihm zu Lebzeiten nichts abgeschlagen. Warum soll er seinen letzten Willen nicht auch noch haben? Und aufs I-Tipferl wird er erfüllt, der Wunsch. Mein Schimmi, sein Fixer. Und ich. Und der Wasti. Ich fahre auch mit, geht. Du? Hä? Das ist mein Wunsch. Er ist der älter Bub und am Verstand hat er auch schon ein wenig einen. Es ist so der Brauch, meine ich. Gut, da habe ich nichts dagegen. Hast du dich warm genug angelegt, Bub? Ja, ist sau kalt ein Schlitten um. Mir friert's nicht. Bist du also da nicht so dumm, wie ich gemeint hab? Ein wenig Hilfe ist er, der Wasti. Und eine Hoffnung. Und er vergisst seinen Lebtag nicht, wie er seinen toten Vater heimgefahren hat. Aber eins trage ich mir noch aus. Die Beerdigung darf erst am Finster sein. Das müssen wir heute nur am Pfarrer sagen. Und auch die Leichenbitter. Ich hab schon geredet damit. Sie ist am Finster. Am Donnerstag um 9 Uhr von Haus aus. Wir! Jetzt nicht ein wenig schneller. Haras! Es kommt schon wieder ein Schneewachten, geht. Sau wieder, verdammt. Bis zum Bauch geht denn der Schnee. Linker Fuchs will überhaupt nicht recht weiter. Wir! Es geht schon. Sind wir noch nicht einmal jetzt Biburg? Ja, wenn der Depp erst um 3 in der Früh mit dem Sarg kommt. Jetzt wird schon Tag. Nimmst du nicht vom Pflege mit dem Wetter? Auf der Hauptstraße wär's noch schon besser. Ein paar ist gewiss ist. Geh du einmal selber, darf her. Ah, sau kalt ist. Friert's dich nicht, Wasti? Nein. Oh, ich mein schon. Hab ich ein warmes Deck und Beizhaum. Bei der Kälte hilft Beizhaum auch nicht viel. Halb 8. Ein kleiner Schnaps kommt uns nicht schon jetzt. Ich mag einen Schnaps nicht. Na, dir sollt wird ihn an dem machen. Trost tut's auch gut, wenn sie eine halbe Stunde in die Stallung einstehen dürfen. So. brav, Herr Sven. Ja, du bist auch brav, natürlich. Seid ihr schon öfters drin gestanden in den Stall. Geh weiter, Hausl, sparen wir draus aus, gib ihnen ein wenig an oben. Lang dürfen wir uns nicht verhalten. Wir fahren heute noch bis auf Heding. Geht gut. Mir ist es gar nicht recht, dass wir jetzt schon einkehren. Ja, so muss die Herrin. Hat dir das deine Tante geschafft, hä? Meine Mom? Schon. Nee, da kümmer dich nicht um die Weiberbuhe. Das ist der Mannsbild. Eine Pilgerfahrt ist das Leben, haben wir eingangs ausgeführt und demnach die Welt mit einem Wirtshaus verglichen. Was aber ist nun der Mensch? Ein Exempel der Schwachheit, ein verirrter Botschafter, Gast eines einzigen Tages, Staub und Aschen, lauter Eitelkeit. Ich will es euch sagen, der Mensch ist nichts anderes als ein Komödiespieler, denn unser Leben ist drittens eine Komödie. Und der Mensch agiert seine ihm vom göttlichen Spielmeister übertragene Rolle miserabel. Er bleibt alle Daumen lang stecken, denn die Blödigkeit seines Fleisches steht wider den Geist. Launisch wie ein Glücksspiel ist der Mensch, unbeständig wie der Traum eines Schattens, zergänglich wie ein wandelndes Grab, und die meisten seiner steifen Vorsätze zerrinnen an einem Nachmittag. Vor dem Wirtshaus in Seibelsdorf fällt unser Patzer also schon aus der Rolle, kehrt er zum ersten Male ein. Und weil das Wetter sich nicht bessern will, wird aus einer halben Stunde eine ganze. In Neumarkt essen sie das Mittagsmahl und dehnen es aus wie große Herren bis in den späten Nachmittag. Schenk ein, Liesel, trink aus, lieber Freund. Zechkumpane hocken in jeder Bierstube. Mit Mühe und Not und nicht zuletzt dank der mahnenden Stimme des Buben kommt das seltsame Gespann mit dem leeren Sarg wenigstens am selbigen Dienstag spät nachts noch an das traurige Ziel. Sie gehen in die Herberge, versorgen die Pferde, halten den Nachttrunk bis weit in die Polizeistunde hinein und schlafen dann in den Mittwoch hinüber. O Mensch, du Bild der Unbeständigkeit, es ist kein Verlass auf die Treue deiner Freundschaft. Im Leben nicht und nicht im Tod. Spät kommst du her, spät. Da müssen sie die Auslesegebühr noch mal zahlen. Ja, nun, mit dem Wetter hat man nicht gerechnet. Ne? Da geben sie ihrem Freund den Weichbrunn. Und du auch, armer Bub. Ja, gib ihm ewiger, weißt du. Schön liegt da drin, der Papp, gell? Friedlich, wenn er schlaft. Ja. Ja, brauchst nicht wohnen, weißt du. Er ist mein Freund gewesen von jung auf. Er ist drinnen in mir. Bet für ihn auf dem Heimweg. Das Gebet kann ein jeder brauchen. Und ein irriger Freund schon erst recht. Der Marte ist ein Himi. Wohl vorbereitet und versehen mit den heiligen Sakramenten. Er soll als Zeugnis laufen, Drucker auf Stirbütteln. Er muss ihm der Petrus Tier aufmachen, aber will er nicht. So einfach, wenn's wäre. Warum nicht? Also haben wir es gelernt und so muss stimmen. Es gibt auch noch ein Fegfeuer. Ja, das Brücke-Fegfeuer tut ja nichts. Das übersteht er leicht. Wir haben es verdient, dass das Trommelfeuer überlebt. Du kennst deinen Martin nicht, Schwester. Unterschätzen Sie das Fegfeuer nicht. Nur mit dem Gebet können wir den armen Seelen noch helfen. Fahren wir gehen. Es wird schon 7:30. Wir sind spät aufgestanden. Ja gut, packen wir's. Macht's uns zu, Leute. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Ich stelle dich für draus aus, der Bub. Wir kommen gleich. Ja, geht. Der arme Bub. Er wird einmal der Mann von deinigen sein. Arm ist der nicht. Und noch später werden sie einmal einen Sargdeckel aufhinnageln. Es geht kaum besser. Was ist das Leben gegen die Ewigkeit? Ja, jetzt haben sie es gesagt, das nehme ich nicht mehr rein. Darum kann man gar nicht genug beten, leiden und opfern in die Jahr. Wir sind gefreut. Da geht das Kloster, da und das Wirtshaus, ihnen schmeckt das Bier und es trinkt sein Wasser, das Kupfberg gesprungen. Machen sie es sich nicht so leicht. Warum nicht? Die Hauptsache ist, dass auch jeder von Ihnen seinen guten Beichtvater erwischt die letzte Stunde. Ich wünsche es Ihnen. Ja, schon recht. Also, auf geht's. Ruck! Langsam, Anna, langsam, stehst du nicht um. Wir machen's dir auf, Schwester. Ja, ist nicht einmal schwer. Kommt's gut heim. Jetzt laufen sie los. Kommen wir da noch heim bei der Zeit. Wie, der Weiber. Heim zu pressiert sie. Die Leute schauen uns gar nicht nach. Spannt niemand, dass wir am Schlitten einen Sarg herum haben. Braucht's auch nicht. Ich mag's nicht, die Kafferei. Darum haben wir ja so viele Rostdecker mitgenommen. Die Tante hat gesagt, wenn er nicht so viel Bier getrunken hätte, dann würde er nicht leben, der Pap. Das war er. Nein. Wenn nur seine Zeit um ist, dann ist gar. Da hilft kein Doktor nicht und kein Apotheker. Er hat schon recht gemacht, dein Pap. Jede halbe, da barmt man, die er nicht mehr trinken hat können. Was hat denn der Mensch von seinem Leben, wenn er nicht lustig ist? Natürlich, an jeden ist es nicht gegeben. Den einen gefreut Arbeit, der andere Bett gern, na jeder noch seinen Kopf. Jetzt ich und dein Pap, wir haben das alles nicht gebraucht. Wir haben auch so in seinen Spaß gehabt. In so das Leben sei ihm gefreut. Hey, Marte. Ja, wir haben allweil einen Hamur gehabt. Ja. Wir haben als Buben schon die höchsten Lumperstickel geliefert. Als Ministranten einmal, ich weiß nur, wie wir uns gestern gewesen waren, haben wir gewettet um eine Zehnerlwurst, wer sich traut, von uns zu sehen, nach der Schule in der Kirche drin, über die Kommunionbank zu springen. Wer es kennt, unser Speisgott, der ist nicht nieder. Er hat sich zuerst traut, weil er so weit der Schneidiger gewesen. Nimmt er einen Anlauf von hinten unter der Urgel, am Mittaggang führe, springt er drüber. Ich nachher wie der Teufel, bleib aber mit einem Hax hängen und schlenkt mich gestreckter links auf die Altarstaffel hin. Jetzt aber haben wir nicht geschaut gehabt, dass der Herr Pfarrer nicht der Sakristei drin ist und ins der Lourdes hat. Mein Lieber, da hat es schlecht gegeben. Ich mag so lustige Geschichten heute gar nicht hören gehen. Warum nicht? Dein Pap macht's erfreut, das weiß ich. Beten wir lieber noch mal einen Rosenkranz. Da haben wir noch Zeit genug. Haben wir gerade ein Bett. Sind wir noch nicht einmal in Spielburg. Lass dir dabei, Harris, wir kommen schon heim. Ja, der Papp und ich, da kommt man Tag und Nacht kommt man verzeihen. Ich glaub, geht das Widerschlag um. Ganz warm lüft die wird. Wenn's noch nicht zu viel kleint, dass ins der Schlinn nicht aufgeht. Als Dirndl ist arg verzagt, sie hat mir's selber gesagt, dass sie ins Wasser springt, wenn ich nicht bin. Was sind das für Leute? Seht's, und das sind ja Maschkerer. Ja, freilich kommen ja die Faschingsdeckter her. Das ist gar nicht seltsam. Herr Bauer mit zwei Rosenstall, das ist ein Partie. Ja. Dürfen wir nicht absitzen? Ich kann mit meinen Grandfaden keinen Schritt rüber gehen. Ihr seid sehr zifftig beieinander. Wo hast du denn? Zuerst gehen wir zum Tanzen, dann versaufen wir einen Lohn. Danach fangen wir mit den Dirndl, nur ein Bantl schaff du. Mimi, ich bin die Schöne. Von mir kriegst du alles, was ich hab. Das wird recht sein. Lass uns aufsitzen. Dann hast du jemanden zum Schirm dabei, wenn's bergauf geht. Ja, von mir aus, wenn's Platz habt, sitzt nur auf. Aber geht, das darf doch nicht sein. Darf ich mich da drauf sitzen, auf den Sarg? Komm hier raus, hock sie in den Kaffee. Geht, da labt es nicht. Okay, das tut dein Pap nix. Der ist ihm gern Maschkerer gegangen, wie er noch jung gewesen ist. Er ist ja gerade ein Faschingskaudi. Freilich, heute gehen wir nicht heim, bis morgen in der Früh. Dass unsere Bäuerin eine rechte Freude hat, verstehst du es? Willi Nitschi! Ja, und wir? Es wird ja so eine Bande sein. Aber habt's recht, Amour ist notwendig, wir essen und trinken, mein Freund. Und ich von jung auf haben auch gern gelacht. Und der ist aber hasch, der Meiso. Da sitzt man gar nicht gut drauf. Fahrst du einen Sack bei mir, Mui? Es mag gut in die Kirche geben. Als ich den erst einmal reinschauen unter die Decke. Ein Sarg. Ein Drucher. Ein Toter. Springt's runter. Das ist ja ein Totenwang. Wir, Harris. Ein sauberer Kumpandier. Lasst uns auf einen Totendruch aufsitzen. Da vergeht an der Spaß. Oh Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Hab ich mich geschreckt jetzt. Ja, es geht uns nichts weiter an. Kommt's, Dirndl. Gehen wir wieder zu Fuß. Nein, mir gelangt's. Ich geh nicht mehr fort heute. Sei so dumm. Nein, Sepp, heute nicht mehr. Nicht mit 5 Rost bringst du bei mir auf den Tanzboden. Es ist gescheiter, wir gehen in die Kirche. Mir geht's gerade so. Kehr mal um. Das bedeutet nichts kurz. Der Hans dampft ja eiskalt. Verdirbt dann die ganze Freude. Geht. Fangen wir wieder an mit dem Rosenkranz. Ich bett vor. Ah, lass dir da weit. Zum Betten muss man auch aufgelegt sein, gerade so wie in der Lustbarkeit. Oder meinst du, dass ich mein Freundsgebet schuldig bleib? Nö, hab ich am Zeding schon 5 Messen gezahlt. Ah, lass dir verzeihen. Dein Papa und ich, wie wir zwei in die guten Jahre gewesen sind, da sind wir so deine Mutter noch in die Schule gegangen. Was meinst du, dass wir umdrehen haben in die Faschingsdeck? Irgendwie schon werde ich. Gegen uns, mein. Hey, Martel gegen uns. Da sind die auch so harmlos wie du, Bub. Einmal, ich sieg's noch, sind wir miteinander ins Kammerfenster gegangen. Das ist immer so eine Zeit gewesen. Geht, bitte ganz schön. Verzeih solche Geschichten nicht mehr. Ich kann's nicht hören. Ja, ist recht, ja. Bist eh noch viel zu klima für solche Sachen. Aber in ein paar, 3 Jahren, meine ich, wärst froh, wenn er dir das verzeiht hätte, wie dein Vater und ich zum ersten Mal ins Kammerfenster gegangen sind. Keiner nichts verstanden, warst saudumm gewesen. Oh, mein Lieber. Fanny hat's geheißen, bei uns ist keinerin gewesen. Das ist eine Geschichte. Du bringst mir all weit raus, geht. Ich möchte für einen Papa einen Rosenkranz beten. Einen Staden. Weiß Gott, wenn du nachgeraten bist, weißt du, dein Vater noch mal nicht. Möchtest du studieren? Weiß nicht. Jetzt wird's Tag. Das ist ein gutes Zeichen für Dorcher. Da ist ja etwas los und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist da ein Faschingshaus. Hey, ja, brrr. Hey, wer heiratet denn bei Enk? Ja, mei, das muss man wissen. Ist nicht verwandt? Nein, aber wenn's das wissen möchtet, ein Schnapsberger Hodern von Kaisberg sei wie die Leni, heiratet einen Handochsen Beni, wohl warm's nicht. Na, klingt's, Barl. Wie hast du auch nicht in den Samtrag gehen können? Ja, bin ich so gekommen worden. Du bist der Wirt, hä? Du gibst mir auch bekannt für. Das Brautpaar und die Hochzeitsgäste begeben sich nun wieder in den Saal. Bist du nicht der Schicksal von deinem? Hey, ihr kennt mich. Du bist uns noch abgegangen heute. Du hast denn dein Späße, Amor? Der ist schon dabei. Und das ist sein Bub. Nun, das wird zuerst noch zünftig. Schick ihn sein Haus lassen. Er soll einen Schlein, einen Hof hinter die Farm und Rosen Stall da. Ja, natürlich. Beten haben wir auch noch frei. Nein. Hey, können wir uns nicht lange aufhalten, ein Stindl vielleicht. Geht? Du hast gesagt, wir gehen nicht mehr zu heute. Jetzt ist 3 Nachmittag und länger wie 3 Stunden haben wir nicht mehr heim. Ich mag nicht. Das leid's leicht noch, was die, ob wir jetzt 6 oder 6:30 heimkommen, das ist doch grad gleich. Daheim warten sie auf den Pap. Und da war ganz was anderes auf ihm. Spannst denn das nicht, dass das auch so sein will? Wie viel meinst du, dass ich und dein Pap Faschingshausenden aufgezogen haben? Ein Dutzend schon. Und mindestens fünfmal hat er die Hochzeiterin markiert und ich einen Hochzeiter. Das will doch so sein, dass er jetzt noch mal eine Faschingshochzeit erlebt. Also dauert er noch. Und jetzt hat er sich ja so gerichtet, der Marti, dein Papa und mein Freund von jung auf. Vergumm mir ihm die Muse. Lass mir ihm doch noch mal zuhören, Herr Stindl. Er soll es noch mal schmecken, die damische Lustbarkeit, die irdische. Bevor er rein muss in sein Gruben. Wir essen wir dabei und die Rost tut's auch gut. Also da her, pass mir auf meinen Schlitten auf. Fahren ganz hinter den Hof zu den Scheidelristen und schauen wir auf die Rost. Geht, das sag ich der Mann. Geh weiter jetzt, iss und trink. Du hast da mitgemacht nur. Nein, ist noch nicht da. Er kommt auch nicht so schnell. Ich hab das prophezeit. Der Weste lässt ihm keine Ruhe. Als wenn der auf den Burm hört. Hört er auf mich nicht. Was will er denn mit seinem toten Freund? Freund hier, Freund her. Der vergisst alles, wenn er besoffen ist. Gar so schlecht ist er nicht, Anna. Ich kenn ihn auch. Ein besoffener Wildsau ist er. Darf ich auch was sagen? Der Breimeister meint, man soll dann zuverlässigen Menschen und ein gutes Ros mit dem Gasselschlitten ihnen entgegenschicken. Nein. Der Breimeister soll schön brav daheim bleiben. Ja, er sagt ja, irgendeinen zuverlässigen Menschen sollte man schicken. Ich möchte auch schon anfangen mit miteinander saufen. Ja, du verstehst mich falsch, Frau. Nix da bleibt er. Meinst du, ich lasse alle zwei im Furt? Wo sind wir denn? Ist er heute in der Früh erst vom gestrigen alten Bier heimgekommen? Für Spinner soll ich mich nehmt halten. Er nicht und der Alt nicht. Ja, so. Hätte ich bald einen Fehler eingebracht. Ich lauf auf und davor, wenn mir niemand mehr folgt. Von mir aus wird noch alles versuffen. Übertreib's nicht, Anna. Oh, meine Schwester. Du hast das besser daran, wie du meinst. Kein Wort mehr davon. Du versinnst dich. Der Hausl hat recht. Man sollte ihm ans Gegenschicken. Freilich, das meine ich ja. Ein zuverlässigen Menschen. Aber nur habe ich Hoffnung, dass er von seinem kommt. Es ist schon 9:30. Lang darf man da nicht mehr warten. Saukalt ist, Brein. Holt wieder Anzug. Wir hätten noch gerne eine etliche Stunde daheim gehabt. Aufgebaut in der Fletz. Wie sie sich gehört für einen toten Bauern. Stur hört an die Gräber. Mein Messer kam, kannst deine Stecher am Boden. Das ist eine Arbeit gewesen. Vielleicht ist einer der Deichslarm abgerissen. Oder es ist gerade der Fuchs gegangen worden. Ja, oder der Schimmi. Hilft's ihm noch. Ich kenn mich aus. An Haderlump passiert nie was. Auf der Welt geht alles verkehrt. Ja, gerade in der größten kalten Stirn bei uns alle Jahre die mehreren Leute. Dann schenkt sie ihm ein Bier ein, einen Totengraber. Vergelt's gut, Marin. Darfst mir's glauben, dass ich noch nie so ungern ein Mensch ins Grab gerichtet hab, wie dein Mann. Verfehlen darf ich's nicht. Ich kenn alle Wirtshäuser. Bis auf Eding. Und wir müssen Steining da tief graben. Fast 2 Meter tief. Bei dir bleib mal dabei. Fanny, du Lude, dir noch. Weißt du noch, was wir noch alles drin haben, das selbige Nacht? Nein, der Zufall. Kommt der daher heute? Das will ja so sein, ich fürchte mich nicht. Der Mart hat sich immer so ungerecht. Jetzt mal mit den Jugenderinnerungen auf, ist zwar alten Sinn. Wir bringen auch kein Bier nicht mehr weiter. Prost, so ich. Ja, der Preis will ihm. Ja, sauf, na gut. Aber bringen's nicht raus jetzt. Weißt du, es noch fern, wie wir ins Zwingsteiner bald einmal gekriegt hätten? No, das hätt's nicht gebracht. Es ist das einzige Mal gewesen, dass wir uns gestritten haben. Mhm. Ich und mein Freund, der Markt von Jung auf, beieinander und nichts gekriegt. Du hast es zusammengerupft, Freundin. Dem denke ich noch dran an das. Die Woche einmal gewiss, obwohl das schon wieder 20 Jahre bald her ist, gell? 20 Jahre. Aber eine Freude hat es ins Du gemacht, hä? Ja, meine, macht's heute auch noch eine. Der Marte, der Sauhund bringt er mit daher heute. Aber nun, es ist sein Wunsch, sein Listener. Und der ist mir heilig. Jetzt hört sie mal mit den Jugenderinnen auf, sonst wäre ich eifersüchtig. Halt du dein Mann. Ja, ja, dann steh es mit, sag. Geh ins Bett, Hans, du klangst. Ja, niemals nicht. Solange der Brei von denen da ist, geh ich nicht ins Bett. Wo ist denn Kellnerin? Gleich am Korbier. Rass soll mal. Ich komm schon. Am Burm hat Wirtin ins Bett auf. Er hat auch nicht mehr schauen können vor lauter Schlaf. Wie geht's dir, Russ? Und wie geht's mein Schlin? Feiert sich nix. Es ist alles in Ordnung. Ja, und nachher zahlen wir. Wir müssen weiter. Jetzt? Um eins bei der Nacht? Sei gescheit, weißt. Leg dich nieder ein paar Stunden. Du kannst ja nicht mehr stehen. Wir müssen weiter. Es darf niemand da bleiben. Keiner darf bleiben. Und der Martel auch nicht, mein Freund, von jung auf. Er hat ihm Musik nur gehört, ich hab's ihm vergund. Gern vergund, aber jetzt müssen wir weiter. Kimi, bring dir das Bett. Nein, Abschiss drunken. Und nachher geht's dahin. Frische Luft tut dir gerade gut, Rosi. Meinst du? Weile, das ist der Brauch beim Tanzen. So, da hat mir die Mama aber nichts verzeiht. Naja, auf das hat sie halt vergessen. Von seinem muss der Mensch auch etwas lernen. Ja, wo gehst du denn nie mit mir? Ja, da sitzen wir uns auf den Schlitten. Hinter der Scheideldristen. Him, da sieht uns niemand und wünscht auch das auch. Aber lang bleiben wir nicht. Oh, die frische Luft tut dir gut. Du, du bist für die Schiene auf dem ganzen Tanzbund. Hast mir gleich narrisch gefallen, Rosi. Ja. Du, lande noch her da zu mir. Es tut mir wohl. Ja. Sepp hast du, gell? Sau wohl tut mir das. Du. Nicht so gar. Du zerreißt mich aus Gewand. Du, da sitzt die Affe. Aus einer Rostdicken herum auf den Schlitten, schau. So. Geh noch her, da. Oh, ich hab die narrisch gern, die. Muss das sein? Freilich, Dirndl. Einmal muss sie weiß sein. Nicht. Du bist nicht so geschreckt. Ich richte ja gerade noch die Decke ein wenig zurecht. Ich hab Angst auf einmal. Hey. Was ist denn das? Ein Trucher. Ein Sarg. Fei, grad. Schon wieder. Spinn ich denn? Schon wieder ein Sarg! Marian Josef, ein Toter, ein Gespenst. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ich hab keine Glück heute. Wir haben's verhext. Schreckbar sündhafter Mensch. Warum nur spielst du deine Rolle so schlecht? Hast du nicht Angst vor der Ewigkeit? Nur allzu bald ist dein Abgang vorgesehen und du musst dein Komödienkleid ausziehen. Dann wird dein wahres Ich zum Vorschein kommen und es wird mit Zittern von der göttlichen Kritik das Urteil hören. Welche Persona du dargestellt hast, ob Bauer oder Knecht, König oder Minister, danach fragt dich kein Mensch. Hast du nur wohl agiert, so harret deiner eine hohe Gage. So du aber ein mürrischer Darsteller warst, ein Patzer und Neider, ein Trunkenbold und Venusbube, so wird man dich vor dem göttlichen Angesichte entfernen. Lacht nur auch ihr mir nicht zu früh, meine lieben Zuhörer. Die Komödie unseres Lebens schreibt zwar die Welt, gewiss. Der Teufel allein aber ist nicht der Herr der Welt. Er ist es nur für eine kurze Zeit. Der oberste Spielleiter ist immer der Herrgott. Darum wundert euch nicht über die schändlichsten Kuriosa dieser Welt. Auch sie haben Sinn und Bedeutung. Unser lieber, so glückselig verschiedene arme Sünder, der Mertl, er darf als schon Abgestorbener, als bloße Leich und Kostüm noch diese und jene Sünde verhüten. Und es sind gewiss Sünden, die er zu seinen Lebzeiten am liebsten begangen. Der Titel einer schrecklichen Majestät wurde dem Gevatter Tod ja nur verliehen zu unserem Seelenheil und zu unserer Bekehrung. Wehe aber dem Frevler, dem Schecksbräu von Deining. Nur weil er zu Verdun so viele Tote gesehen, bleibt er dem Tod den Respekt schuldig. Eine schwache Ausrede ist das und keine Entschuldigung für die Hinfälligkeit seines durch und durch feuchten Fleisches. Da liegt er also am Donnerstag früh um 8 Uhr noch im Bett jenes verhängnisvollen Wirtshauses, ist vor Rausch kaum aus dem Schlaf zu rütteln und hat noch 3 Stunden Wegs vor sich bis Deining. Was mag das für eine Beerdigung werden? Die Trauergäste stehen da, der Geistliche und die Ministranten warten, die Träger, Vereine und Totengräber, die Musikkapelle und die Fahnentrager, die Witwe und die Verwandten. Alle sind ratlos und doch kommt der Säumige mit dem lieben Verstorbenen noch lange nicht. O seltsames Lumpenstück, o schändliche Kuriosa dieser Welt. Hochwürden, darf ich ein Aussehen oder warten mit einem Rauchmantel auf die Leiche? Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn da? Ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich 30 Jahre Pfarrer, aber so ein Fall ist mir noch nicht passiert. Sie regt, wem ist vorbei? Halb 11 ist. Und die ganze Kirche noch voller Leute. Die Verwandtschaft von weit und breit. Alle warten wir umsonst. Jetzt treffet heute der Leichentrug. Wir können doch nicht alles umstellen. Ja, ist er denn noch nicht da? Sieht man nichts? Was soll man denn tun, Frau Schecks? Das wollen wir Sie fragen, Herr Pfarrer. Man kann doch die Verwandten jetzt nicht so heimschicken. Freilich nicht. Mein herzliches Beileid, Marin. Dankeschön, Herr Pfarrer. Die Kirchen jammert mir für die Weißwürst, wann herkriegt. Zuppen ist aufgeschnitten, der Rindsbraten ist für die. Das wird ja alles nicht besser, wenn man es nicht isst. Vielleicht kommen sie doch noch jeden Augenblick. Wissen denn von ihrem Hausl auch noch nichts? Da ist einer wie der andere. Halten wir halt doch als Totenmal. Dann können wir wenigstens nur ein bisschen aufbauen, wenn er bald kommt. Das sag ich auch. Sie haben ja das Requiem auch vor der Leiche gehalten und ist nicht der Braucher so. Das ist was anderes. Wenn wir schon verkehrt anfangen, kann man auch verkehrt weitermachen. Köchin wird mir ja ganz narrisch. Ungewöhnlich ist es heute. Bei meinem Mann nicht. Da geht alles anders. Lesen Sie es einmal mal richtig, die Leviten. Der braucht's. Mich freut's, dass er sie blamiert hat. Ja. Gottes Namen. Mesner? Herr Pfarrer? Na, ich tue es selber. Ich gehe jetzt im Rauchmantel in die Kirche hinaus und anstelle, dass ich das Libera anstimme, verkündige ich den neugierig wartenden Trauergästen, dass wir auch den Leichenschmaus noch vor der Beerdigung halten. Die reinste Komödie ist das. Wenn er noch nicht da ist, dann kommen wir rein. Der Hans Dampf, der Psoffer, der soll sich freuen. Oder der Weih, Harras. Jetzt pressiert's gar nicht mehr. Wenn schon, den schon. Und fast noch mal hingeht. Sie ist schon gleich eifig. Das dauert nicht lang. Gerade ein Glas Schnaps kaufe ich mir bei der Burge. Es ist noch keine 14 Tage her. Bin mit deinem Vater drin gehockt in ihrer Schnapsbude. 5 Minuten dauert's grad und es muss sein. Sollt ihr allein weiterfahren? Untersteh dich! Du gehst mit rein. Trost bleib da heraus, allein steh. Die sind's gewöhnt. Die sind schon öfters da gestanden. Geh, die versteh dich nicht. Wir haben's gleich, dummer Bub. Hey! Geh weiter, tu dein Vater den Gefallen. Hey, Burgi! Schau raus an mein Fenster, da schau her. Ich zeig dir was. Ja, was geht's denn? Da schau, siehst du das? Da liegt der Mart, mein Freund, von jung auf. So ist wenigstens sein Trucher sehen. Und jetzt bringst du mir einen Schnaps und Tiere. Trinkt man heraus gleich ganz in seiner Nähe auf seine ewige Ruhe. Heilige Mutter Gottes, hilf mir. Ich halte es nicht mehr aus bei meinem Geht. Tu dich nicht runter, Bub, es geschieht alles mit Überlegung bei mir. Dein Pap hat seine ewige Ruhe, drum trinke ich da mit dem Weibers einen Schnaps. Das ist das letzte Abenteuer von unserer Ruhe. Hast du dir einbilzt? Ja, bist denn du ganz narrisch geworden? Auf einen Toten habe ich noch nie einen Schnaps getrunken. Na, wird's Zeit. Prost. Nein, ich bring keinen Schluck nicht runter. Trink, sage ich! Hast vor 14 Tagen auch gesucht mit ihm. Marant Josef, du spinnst! Du bist übergeschnappt! Marte, Freund von jung auf. Wenn ich dir deinen Sargdeckel runterbracht, hätte ich dir ihre Nummer gezeigt. Aber ich habe keine Beißzahn. Farmer, es ist genug, wenn ich deine Alte noch sieht. Heilige Maria, ach so riecht du an der Schnaps zusammen. Wir, Harras! Wir, Fuchse! Der Herr gib ihm die ewige Ruhe. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel als auf Erden. Fuchsel, ein Schimmi, jetzt fahren wir an Himmi, klopf mir an bei der Tür, steht der Petrus dafür. Weltkind. Den Martel haben sie natürlich noch beerdigt, am selben Tag noch, wenngleich die Trauergäste wegen des vorausgegangenen Totenmahles schon arg benebelt waren. Und auch der Bräu ist in seinen alten Tagen noch ein besserer Mensch geworden. Du aber lerne aus dieser Geschichte bei Zeiten Adies zu sagen, in den Trink- und Schenkstuben. Nimm vom Wirt den Abschied vor Mitternacht, denn der Weg ins himmlische Vaterland laufet zwar gerade, aber steil bergan. Trachte nach der himmlischen Zechstube, wo du nicht mehr nur ein Gast und Einkehrender bist, sed estis cive sanctorum et domestici dei, denn dort seid ihr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes in Ruhe, Freude und Seligkeit. Amen. Die Überführung, oder? Die feuchte Ballade einer Freundschaft von Georg Lohmeier. Es sprachen der Schecksbräu von Deining, Hans Bauer, Martin, Justin Lauterbach, Anna, Ruth Kappelsberger, Agnes, Christa Berndl. In weiteren Rollen Ernie Singerl, Max Grieser, Maxel Graf, Hans-Reinhard Müller und viele andere. Musik Pater Augustin Grieninger, Orgel Franz Lehrendorfer. Regie Helmut Kirchhammer, Produktion Bayerischer Rundfunk 1966.